Sport. Es ist 7:05. Jetzt gibt's wieder das Wichtigste aus Hessen, Deutschland und der Welt mit Simon Volkmann. Hitradio FFH. Die Nachrichten. Guten Abend. Jeden Tag werden in Deutschland mehr als 50 Kinder und Jugendliche Opfer von sexuellem Missbrauch. Laut Bundeskriminalamt zählten die Ermittlerinnen und Ermittler letztes Jahr über 16.000 Fälle und damit 5,5% mehr als im Jahr davor. FFH-Reporter Peter Hartmann. Das sind entsetzliche Taten, die uns fassungslos machen. Das sagte Innenministerin Faeser heute Morgen hier beim BKA in Wiesbaden. 3/4 der Opfer seien weiblich und in mehr als jedem zweiten Fall sind die Täter Familienangehörige oder Bekannte. Internetplattformbetreiber müssten endlich verpflichtet werden, die IP-Adressen zu speichern, fordert die Innenministerin. Nur so könne man mehr Täter schneller identifizieren. Peter Hartmann, Wiesbaden. Die afrikanische Schweinepest breitet sich in Hessen immer weiter aus. Jetzt hat es laut Landwirtschaftsministerium erstmals auch ein Hausschwein getroffen. Und zwar auf einem Bauernhof im südhessischen Landkreis Groß-Gerau. 10 Kilometer rund um den Hof in der Gemeinde Biebesheim dürfen jetzt keine lebenden Schweine mehr transportiert werden. Das betrifft auch Teile von Riedstadt und Biblis. Macht US-Präsident Biden nach dem verkorksten TV-Duell gegen Herausforderer Trump etwa doch noch einen Rückzieher? Ein ganz klares Nein, sagt zumindest Biden selbst jetzt in einem Brief an Politikerinnen und Politiker seiner demokratischen Partei. FFH-Reporterin Tina Eck. Er bleibt bis zum Schluss im Rennen und ist entschlossen, Trump zu schlagen. Das schreibt Biden auf 2 Seiten im Brief an seine Zweifler. Er sei nicht blind, was die Ängste der Menschen angehe, schrieb er weiter. Bei der Wahl stehe viel auf dem Spiel und er würde nicht antreten, wenn er nicht überzeugt sei, dass er der beste Kandidat sei, der Trump besiegen könne. Aber die Sorge ist extrem groß, dass Biden es mit 81 einfach nicht mehr drauf hat. Tina Eck, USA. Kein Ende in Sicht in Bad Hersfeld. Die Nachlöscharbeiten an dem brennenden Möbelhaus werden sich laut Polizei wohl noch bis morgen früh ziehen. FFH-Reporterin Eva-Maria Lauber. Das Möbelhaus ist mittlerweile zum großen Teil eingestürzt. Die Feuerwehr versucht, die Flammen mit Löschschaum zu ersticken. Es war von Anfang an nicht möglich, das Feuer von innen zu bekämpfen. Zu heftig haben die Flammen gewütet. Die Möbel, Stoffe und Sofas sorgten dafür, dass sich das Feuer rasend schnell ausbreiten konnte, sagte mir der Einsatzleiter der Feuerwehr. Die Brandursache und die Schadenshöhe sind noch unklar. Die Brandermittler können frühestens morgen mit ihrer Arbeit beginnen. Eva-Maria Lauber, Bad Hersfeld. Fotos von dem brennenden Möbelhaus sehen Sie bei uns in Web und App. Und jetzt der FFH-Staupilot mit Marvin Ulrich. Es ist 19.57 Uhr und die Stauampel ist grün. Wir haben nur eine Meldung, ist frisch reingekommen, die A5 Frankfurt-Kassel. Zwischen Alsfeld-Ost und dem Hattenbacher Dreieck, hier steht ein defektes Fahrzeug auf der rechten Spur. Da also bitte vorsichtig dran vorbeifahren. FFH, das Wetter. Der Abend und die Nacht, die bleiben klar und trocken. Und die Temperaturen, die senken sich nochmal angenehm ab auf 14 bis 10 Grad. Dafür wird's morgen heiß und sonnig und bis zu 29 und 34 Grad kann's geben, je nachdem, wo Sie wohnen. Packen Sie sich also die Badesachen ein und vergessen Sie bitte nicht die Sonnencreme, gell? Mittwoch wird's dann nicht mehr so warm, bis zu 29 Grad. Also, das ist auch relativ, ne? Nicht mehr so warm, 29 Grad. Gut, okay. Und dann kommen aber wieder Regen und Gewitter ins FFH-Land, als ob wir's nicht vermisst hätten.